und die Möglichkeit, heute hier einen Vortrag zu halten und mich auch fürs Kommen bei Ihnen bedanken. Es ist ja nicht die erste Heidegger-Diskussion, die jetzt angesichts der schwarzen Hefte läuft oder losgebrochen ist. Und wenn man sich die anschaut und wenn man sich den Verlauf dieser Diskussionen anschaut, dann wird man unwillkürlich an einen Wiederholungszwang erinnert. Heideggers Denken scheint um jeden Preis gerettet werden zu müssen, und sei es um den Preis des Denkens selbst. Daran kann jetzt auch die Veröffentlichung der schwarzen Hefte nichts ändern, eben jener schwarzen Hefte, in denen der Antisemitismus, der Heideggers Werk inhärent ist, nun auch manifest ersichtlich wird. Und er kann genauso wenig daran ändern wie einst in den 60er Jahren etwa die Publikation Guido Schneebergers oder vor einigen Jahren die Analyse der Seminarmitschriften durch Emmanuel Fayet oder, um vielleicht auch sagen, an ihn zu erinnern, die Auseinandersetzung Adornos mit Heidegger, über die ich im Laufe meines Referates auch noch das ein oder andere Wort sagen werde. In den berühmten Werken, also sprich in Sein und Zeit und anderen veröffentlichten Büchern, Monographien, Aufsätzen, also in diesen berühmten Werken ist von Heideggers manifesten Antisemitismus nichts zu finden, und zwar einfach deswegen, weil Juden und Judentum darin nicht erwähnt werden. Nichtsdestotrotz ist es, hat man sich auch nur einmal ideologiekritisch mit Heidegger beschäftigt, völlig offensichtlich, dass diese Werke auf den Antisemitismus verweisen, so wie, so haben Gerhard Scheidt und ich das in unserem Artikel für die Jungle World geschrieben, so wie das Winterhilfswerk oder Kraft durch Freude auf die Gaskammern verwiesen haben. Anstelle von Verjudung oder jüdischer Weltverschwörung ist darin, also in diesen veröffentlichten Werken, vom Andrang des Dämonischen die Rede, von der, Zitat, bodenlosen Organisation des Normalmenschen in Russland und in Amerika, und diese Organisation würde eben das deutsche Volk in die Zange nehmen. Statt von Gegenvolk und Vernichtung ist in diesen Werken von Volk und Sein zum Tod die Rede. Die Windungen von Heideggers Sprache resultieren gerade daraus, dass Heidegger das ideologische Zentrum des nationalsozialistischen Staates, die antisemitische Projektion, ausspart. Zugleich jedoch wird dieser NS-Staat von ihm als Ganzes, sprich mit seinem Zentrum, bejaht. Das macht die Spezifik Heideggers aus, und genau diese Spezifik wurde dann immer zu seiner Verteidigung vorgebracht, sei es von ihm selbst, sei es von seinen Adepten, die diese Entschuldigungsstrategie dankbar aufgenommen haben. Weil er das Zentrum ausgespart hat, konnte er behaupten, im Nachhinein dann behaupten, ihm wäre es um etwas ganz anderes gegangen. Er wäre in weiterer Folge geradezu ein Gegner der Nazis gewesen, weil er, so war die Argumentation, weil er eben die Nazis als Ausprägung der Seinsvergessenen, in dem Fall nach Herrschaft über das Sein gierenden Moderne, erkannt habe. Eine der absurdesten Vertreterinnen dieser These, zumindest soweit mir das bekannt ist, oder die, ist Avital Ronell. Ihr Text ist jetzt nicht unmittelbar aus der Diskussion um die schwarzen Hefte, er ist von 2001, über den ich jetzt ein bisschen was erzählen werde, aber ich denke mir so einerseits sozusagen, eben aufgrund seiner Absurdität auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil er eben geradezu pass pro toto eben für diese Heidegger-Apologie gelesen werden kann oder gesehen werden kann, deswegen möchte ich da jetzt doch noch mal ein paar Worte dazu verlieren. In ihrem Text oder in ihrem Buch, das Telefonbuch aus dem Jahr 2001, schreibt sie, dass Heidegger, ich zitiere, der Ingenieur der metonymischen Verschiebungen sei, eben jener metonymischen Verschiebungen, die uns erlauben, den Nationalsozialismus als eine technische Supermacht aufzufassen. Also sozusagen dieser Technikbegriff, dass die Technik oder mittels der Technik oder der Technik eben Herrschaft über das Sein ausgeübt werden solle. Er selbst, so fährt Ronell weiter fort, sei Opfer dieser Technik geworden und bezieht sich dabei auf eine Erzählung, die Heidegger in dem berühmt-berüchtigten Spiegel-Interview von 1966 gegeben hat. Wenige Tage nach seiner Berufung zum Rektor bekam er einen Anruf vom SA-Hochschulamt der obersten SA-Führung, so erzählt er das in dem Interview, in dem er gezwungen wurde, ein antisemitisches Plakat aufzuhängen, wobei er sich, so in diesem Interview, geweigert hätte, dies zu tun. Doch da war es bereits zu spät, so zumindest weiß es Avital Ronell. Heidegger war bereits ein Opfer der Technik, in diesem Fall seines Telefons geworden. Dieses Telefon hätte ihn nämlich in den Nationalsozialismus hineingezogen, ob er dies nun wollte oder nicht. Sie führt aus, beim Telefon wäre es eben so, auch wenn man nicht wisse, wer da anruft oder zu welchem Zweck er anruft, der Ruf, der Anruf selbst als solcher, stellt einen in eine Verantwortung. Ich zitiere aus diesem Text das Telefonbuch: Dass du abnimmst, heißt, dass der Anruf durchgekommen ist. Es heißt mehr. Du bist sein Empfänger, stehst auf, um seinem Anspruch nachzukommen und eine Schuld zu bezahlen. Egal, wie sie ihn beenden, auf beiden Seiten der Leitung, so etwas wie einen Anruf, der umsonst wäre, gibt es nicht. Zitat Ende. Hätte Heidegger mal auf seine eigene Technikkritik gehört, könnte man sagen, und das Telefon aus seinem Rektoratszimmer entfernt, so wäre es ihm wohl auch erspart geblieben, sich später mit Vorwürfen herumschlagen zu müssen, er sei ein Nationalsozialist gewesen. So absurd das klingen mag, aber Ital Ronell behauptet das tatsächlich so und meint es auch noch ernst. Heidegger verfolgte, so schreibt sie weiter, seine Beziehung zum Nationalsozialismus zurück bis zu diesem Anruf und deckt dabei den ortlosen Ort auf, wo der andere in ihn eingedrungen ist. Jenen unauffindbaren Ort oder Zeitpunkt, an dem die Verbindung stattgefunden haben muss. Dieser ortlose Ort oder dieser Zeitpunkt sei der Ort, an dem der Narzissmus in Heidegger eingedrungen sei. Durch die Form eines unentrinnbaren Rufs oder einer Berufung durch ein, Zitat, Befehle erteilendes Telefon. Zitat Ende. Heidegger gehe, so schreibt sie, dem Nationalsozialismus in die Falle. Dieses in die Falle gehen dürfte eine der Lieblingsfloskeln sein. Auch Žižek zum Beispiel benutzt die dauernd, wenn er auf Heideggers NS-Engagement eingeht, dass er eben den Nazis in die Falle gegangen wäre. Er gehe dem NS in die Falle, nicht nur, weil er eben ein Telefon in seinem Büro hatte, sondern weil er zu diesem Zeitpunkt noch immer einer, Zitat, naiven Lektüre der Technik verpflichtet war, die Technik und ihre, Zitat, infektiöse Ausbreitung unterschätzt, ihren totalitären Charakter noch nicht erkannt hätte. Ronell weiter. In dem Maße, wie Heideggers Konzept blind oder unzureichend ist, ist er schuld an seiner Allianz mit der Herrschaft der Nazis. Wenn er eben diese naive Vorstellung der Technik da nicht mehr bis zu einem gewissen Grad noch gehabt hätte, also sprich, wenn er seine Technikkritik da schon richtig gehend ernst genommen hätte, hätte er sein Telefon ja wahrscheinlich bereits ausgestöpselt gehabt oder weggeworfen, wie es Hans-Magnus Enzensberger erst neulich in seinen Regeln für die digitale Welt in der FAZ gefordert hat, wo er gefordert hat, werft euer Handy weg, um euch so der Ausbeutung und der Überwachung zu widersetzen. Ich habe diese Argumentation Ronells, auch wenn sie eben, wie gesagt, nicht unmittelbar aus der Diskussion um die schwarzen Hefte ist, so ausführlich dargelegt, weil ich finde, wie gesagt, dass sie eben pass pro toto für die gängige Entschuldung Heideggers durch seine Adepten stehen kann. Zugleich bringt sie auch also diese Argumentation in ihrer Absurdität, zugleich deren Absurdität zum Ausdruck, entstellt sie quasi zur Kenntlichkeit. Um zwei weitere zu nennen, mag es nun, weil man an denen auch sozusagen schön sozusagen auch diese unterschiedlichen Pole aufteilen kann, mag es nun Derrida sein etwa, der dem frühen Heidegger metaphysische Restbestände nachweisen möchte, um so einen Grund zu finden, warum Heidegger den ihrerseits metaphysischen Nazis erlegen sei, sei es Žižek, der genau umgekehrt dem frühen Heidegger die Überwindung der Metaphysik attestieren möchte, Žižek möchte ja zurück zu Sein und Zeit, eine Überwindung, die er allerdings, also Heidegger allerdings nicht durchgehalten habe, weswegen er zur Präsenz zurückgekehrt sei und so den Nazis in die Falle gehen konnte. Und auch in der Diskussion um die schwarzen Hefte ist genau diese Argumentation zu finden gewesen. So gab es auf der einen Seite die verbissenen Adepten deswegen, weil sie allein die Idee, Heidegger könne antisemitische Ressentiments gehegt haben, schon für blanken und schieren Unsinn erklärt haben. Allen voran, oder wäre da vor allem der französische Heidegger-Übersetzer François Fédier zu nennen. Nachdem er angeblich, so berichtet Peter Travny das zumindest, der Herausgeber der Schwarzen Hefte, nachdem eben Fédier angeblich erfolglos versucht hatte, die Publikation der inkriminierten Stellen zu verhindern, wobei man sich fragen kann, wenn die gar nicht antisemitisch wären, warum hätte er sie dann eigentlich verhindern wollen? Travny erzählt eben in diesem Interview, dass Fédier dies versucht habe, aber nachdem das nicht gelungen sei oder nicht gelungen ist, ging er in die Offensive. In einem Interview in der Zeit hat er erklärt, dass Heidegger, als der tiefsinnige Denker, der er nun einmal war, niemals mit so banalen Ideologien wie dem nationalsozialistischen Rassedenken hätte übereinstimmen können. Zitat, François Fédier. Heideggers Vorstellung vom Dasein lässt jede Form von Rassismus unmöglich erscheinen. Sein Daseinsbegriff lässt nicht zu, den Menschen als Rasse zu denken. Der völlig aus der Luft gegriffene Antisemitismusvorwurf, so führt er weiter aus, dieser resultiere nicht aus Heideggers Antisemitismus, weil einen solchen gäbe es ja gar nicht, sondern vielmehr aus dem Schuldkomplex von Peter Trafny, aus dem Schuldkomplex des deutschen Herausgebers. So die antisemitische Abspaltung von Heideggers Antisemitismus. Er resultiere nämlich genau daraus, so führt Fédier aus, dass der Herausgeber Heideggers in Deutschland heute solche Angst hat, im Zusammenhang mit den Zitaten selbst als Antisemit zu erscheinen, dass er sich genötigt fühlt, bei jeder Erwähnung des Wortes Judentum den Antisemitismusvorwurf vorsorglich gleich selbst zu erheben. Also sozusagen die Knute, unter der die Deutschen stünden, dass sie sozusagen das Wort Judentum nicht mehr in die Hand nehmen können, ohne gleich vorsorglich von Antisemitismus reden zu müssen, die würde eben dazu führen, dass Peter Trafny diese völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfe erhebe. Josef Hannemann ist Fédier dann in der Süddeutschen Zeitung beigesprungen und hat gemeint, dass eben sozusagen genau diese Knute oder wie er es genannt hat, die Keule des Antisemitismus eben es sei, mit der sich Heidegger-Kritiker profilieren wollten. Hier stellt sich natürlich sozusagen einerseits natürlich die Frage, bei wem wollen sie sich in der Vorstellung von Hannemann damit profilieren. Er führte sozusagen, darauf ist aber nicht weiter eingegangen, er hat nur konstatiert, dass eben diese Antisemitismuskeule eine vorurteilsfreie Diskussion verunmögliche. Interessant sind dabei vor allem die Verrenkungen, die angesichts der inkriminierten Stellen aus den schwarzen Heften aufgeführt werden. Da ich jetzt nicht genau weiß, wie bekannt sie sind, möchte ich an dieser Stelle die zentralen Stellen etwas ausführlicher zitieren. Eben aus diesen schwarzen Heften. Zitat: Sobald das Geschichtslose sich durchgesetzt hat, beginnt die Zügellosigkeit des Historismus. Das Bodenlose in den verschiedensten und gegensätzlichsten Gestalten gerät, ohne sich als gleichen Unwesens zu erkennen, in die äußerste Feindschaft und Zerstörungssucht. Und vielleicht siegt in diesem Kampf, in dem um die Ziellosigkeit schlechthin gekämpft wird und der daher nur das Zerrbild des Kampfes sein kann, die größere Bodenlosigkeit, die an nichts gebunden, alles sich dienstbar macht, das Judentum. Die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlandes, zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung, die Ansatzstelle bot für das sich Breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenhaftigkeit, die sich auf solchem Weg eine Unterkunft im Geist verschaffte, ohne die verborgenen Entscheidungsbezirke von sich aus je fassen zu können. Je ursprünglicher und anfänglicher die künftigen Entscheidungen und Fragen sein werden, umso unzulänglicher bleiben sie dieser Rasse. Die Frage nach der Rolle des Weltjudentums ist keine rassische, sondern eine metaphysische Frage nach der Art von Menschentümlichkeit. Die schlechthin ungebunden, die Entwurzelung alles Seiende aus dem Sein als weltgeschichtliche Aufgabe übernehmen kann. Zitat Ende. Es muss schon einiges an geistiger wie psychischer Energie aufgebracht werden, um angesichts dieser Stellen die Verdrängungsleistung hinzubekommen, den Antisemitismus von Heidegger zu leugnen und stattdessen von der Antisemitismuskeule zu schwadronieren, die über Heidegger im Besonderen und den Deutschen im Allgemeinen geschwungen werde. Allein, wie gezeigt, dieses Kunststück wird und wurde vollbracht, und wiederum ist eben François Fédier hier federführend. Er bringt es nämlich allen Ernstes zu Weg, Heideggers Ausführungen, die ich eben zitiert habe, also diese Ausführungen über die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, in der die Weltlosigkeit des Judentums gegründet sei, geradezu einer Solidaritätserklärung mit dem Judentum zu erklären. Schließlich, so behauptet Fédier allen Ernstes, schließlich habe der Science-Philosoph darin bloß das Judentum quasi als erstes Opfer dieses Risiken ansprechen wollen. In einem interessierten Missverständnis wird die Weltlosigkeit, in der Weltlosigkeit des Judentums, wird diese Weltlosigkeit zum Subjekt erhoben, dass sich das Judentum zum Instrument gemacht habe. Das Weltbild des Rechnens und Schiebens, die seinsvergessene Verfallenheit ans Seiende, bezeichneten für Heidegger also den Grund des Risiken und nicht das Judentum, wie böswillige Interpreten ihm bloß unterstellen. Also sozusagen, es sei diese Weltlosigkeit, die sich das Judentum, also sozusagen, wenn sie einmal in der Welt sei, sich das Judentum zum Instrument mache und es sozusagen verwende, um ja, sozusagen zu das Sein, also sozusagen an dieser Zersetzung und Entwurzelung zu arbeiten. Spiegelbildlich zu Derridas Versuchen, aus Marx einen Kämpfer für die Differenz zu machen, versuchen Fédier und andere, Heidegger als eine Art frühen Marx zu verkaufen. Wenn man, also bei Marx jedoch bleiben die Anleihen, die er in seiner Schrift zur Judenfrage beim christlichen Antijudaismus nimmt, also wenn er vom Gott des Geldes redet und ähnliches, diese Anleihen bleiben ein Sprengsel. Nicht nur das, angesichts seiner Kritik der politischen Ökonomie wären sie nicht nur sozusagen in seiner weiteren Kritik überflüssig, sondern sie lassen sich darüber hinaus auch noch als wahnhaft durchschauen, als eben sozusagen genau eine Rationalisierung des Kapitalverhältnisses, eine ideologische Rationalisierung des Kapitalverhältnisses. In Heideggers Denken jedoch sind es eben genau seine Vorstellung von Ursprung und Eigentlichkeit, seine Ranküne gegen Künstlichkeit und Rationalität, die den antisemitischen Hass auf Vermittlung und Versöhnung in sich tragen und zum Ausdruck bringen. Theodor W. Adorno etwa hat in der Heideggerschen Seinslehre die Ideologie einer herrschaftlich vermittelten Selbsterhaltung erkannt, die an sich selbst irre geworden in ihr Gegenteil umschlägt, in Vernichtung und in den Mythos zurückfällt. Er hat Heideggers Seinslehre als Erbe oder als Fortführung wie zugleich als Überbietung der ersten Prinzipien der Philosophie interpretiert oder kritisiert. Etwa, um zwei zu nennen, mit denen Heidegger sich ja durchaus auch auseinandergesetzt hat, also mit Kants Transzendentalsubjekt oder Hegels absoluten Geist. Während jedoch so Hegels absoluter Geist, dieses Subjekt-Objekt, in dem letzten Endes dann doch alles zusammenfällt und damit zu einem absoluten Prinzip wird, jedoch das Resultat der Entfaltung ist, also sozusagen am Ende der Philosophie steht, ist dieses absolute Erste, steht bei Heidegger in Form des Seins bereits am Anfang. Überbietung außerdem auch noch in dem Sinne, als die klassischen Prinzipien als Prinzipien ja in den Geist fallen sollten, also sozusagen Kant hat das Transzendentalsubjekt nie vom Bewusstsein versucht zu emanzipieren, genauso wenig wie Hegel den absoluten Geist, sozusagen wie ja schon der Begriff selbst aussagt, natürlich in den Geist gefallen ist. Also während eben diese klassischen Prinzipien als Prinzipien in den Geist gefallen sind, soll für Heidegger dieses Erste, also soll das für Heideggers Erstes eben gerade nicht gelten. Dass es sozusagen eben kein Begriff ist im klassischen Sinne, nicht in den Geist fällt. Heidegger behauptet ja eine Wesenhaftigkeit höherer Ordnung, eine Wesenheit, wenn man so möchte, eigener Dignität Ausdruck zu verleihen. Also das ist, Sein soll eben weder Begriff sein, also sozusagen es soll nicht diese, also er ist gleichermaßen gegen den Idealismus gestellt oder stellt sich gleichermaßen gegen den Idealismus, wo sozusagen dieses vermittelnde Prinzip in den Geist fällt und gegen, ja, wie soll man sagen, empiristische oder ähnliche Philosophien, wo das sozusagen eher vom Gegenstand aus gedacht ist und sozusagen das Sein soll sich ja eben gerade dadurch auszeichnen, dass es weder Begriff noch Gegenstand ist, sondern ja, etwas Drittes, da würde er sich wahrscheinlich auch wieder dagegen wehren, weil etwas Drittes eben auf die Vermittlung verweist, sondern es haust irgendwo, das Weh ist irgendwo im Abgrund zwischen Begriff und Sache und deswegen soll es eben sozusagen auch kein klassisches Drittes sein. Auch wenn es genau nach der Form eines klassischen Dritten konzipiert ist. Heideggers philosophisches Zentrum ist ja eben genau diese die ontologische Differenz, die das Sein radikal von aller Empirie, von aller Gegenständlichkeit trennen soll. Das Sein soll, wie gesagt, von keinem geistigen, von keinem sinnlichen oder gegenständlichen beschmutzt sein. Jedes empirische Moment verweise darauf, dass man nicht das Sein an der Hand habe, sondern bloß Seiendes. Wenn Heidegger oder da Heidegger eine radikale Vorgängigkeit eben des Seins behaupten will, genau das ist ja sozusagen der Kern seiner Argumentation, und darin will er ja um jeden Preis festhalten, weil ja eben genau diese ontologische Differenz, die das Sein vom Seienden trennt, das ist, was wahre Seinserkenntnis überhaupt erst ermöglicht. Wenn er also an dieser Vorgängigkeit festhalten will, bleibt ihm immanent gar nichts anderes übrig, als das Sein radikal zu entleeren. Sobald er nämlich die Bestimmungen von Sein nur in irgendeinem Moment von Seienden festmachen würde, würde er in weiterer Konsequenz letzten Endes wehrlos gegenüber der Frage, warum er bei diesem speziellen Seienden aufhört, warum er eben nicht weitergeht und letzten Endes die gesamte Fülle von Seienden mit hereinnimmt. Und das wiederum wird ein weiteres Moment nach sich ziehen. die Erkenntnis nämlich, dass man von so einem ersten, von einem Konstituenz oder einem Grund, einer Begründung, dass man davon immer nur sprechen kann in Bezug auf Begründetes, in Bezug auf eine Wirkung oder ein Sinnliches also, dass also das Sein gar nicht das Erste ist, als dass es behauptet zu sein, sondern eben ein Vermitteltes, ein von dieser Sache, also sozusagen von der Sache gebildetes, abstrahiertes, abgezogenes. Eine Ursache als solche und für sich selbst, eine solche Ursache ist überhaupt nicht denkbar, beziehungsweise nur, und das ist sozusagen ja genau dieser Weg, den Heidegger geht, wenn sie die Genese ihrer selbst als Ursache verdrängt, wenn sie sozusagen in einer gewissen Art und Weise hypostasiert oder vergöttlicht wird, wenn sozusagen eben dieses Resultat jeden Anschein auf Genese, auf Entstehung verleugnet, hypostasiert und sozusagen dieses Resultat eben sich als ein erstes behauptet. Damit wird sie aber, weil ja von allem, was sie bedingt, unbedingt, also sozusagen, weil von allem, wovon sie, von sie was sie bedingt, oder weil eben von all diesem Empirischen abgesehen werden muss, damit wird sie zu einem ganz und gar abstrakten Prinzip, sozusagen genau dieses Moment, warum das Sein dann letzten Endes eben diese ganz leere, abstrakte Kategorie wird. Auf der anderen Seite, und das wäre die Kehrseite dieser Medaille, kann ich von einem Begründeten, von einer Wirkung nur sprechen, in Bezug auf eine Ursache oder einen Grund. Das Besondere ist bestimmbar nur vor einem Allgemeinen, dem gegenüber dieses Besondere eine Besonderung darstellt. Die Momente, also das Sein und Seiendes, um es in den heideggerischen Termini zu sagen, diese Momente sind also notwendig aufeinander verwiesen, sie sind durcheinander vermittelt, das eine wäre ohne das andere überhaupt gar nicht zu denken. Ein Vorrang im Sinne, wie die Ontologie ihn behauptet, hält der erkenntnistheoretischen Besinnung nicht stand. Der Heidegger jedoch um jeden Preis an dieser Ontologie festhalten will, kann er sich auf diese Besinnung eben nicht einlassen, er muss sie für unzulässig, für nicht seinsgemäß erklären. Vielmehr ist ihm eben ja genau die Dialektik, die in so eine Besinnung hineinziehen würde, dass eben diese beiden Momente als durcheinander vermittelt, als aufeinander angewiesen und nicht in einer Subsumptionsvorstellung von ersten und vorgängigen und nachgeordneten zu denken sind. Also sozusagen diese Besinnung ist ihm, wie gesagt, ein Moment des uneigentlichen Denkens, das er ja gerade überwinden will. Und zwar bezeichnet es insofern als uneigentlich, eben weil in dem eben sozusagen, wenn eine solche Besinnung die Vorgängigkeit des Seins, diese absolute Vorgängigkeit des Seins, eine solche Besinnung, die eben als schlichene Behauptung erkennt und kritisiert, weil sie, indem sie das tut, eben das Sein ins Seiende hereinnimmt, deswegen sagt Heidegger, das ist eben sozusagen genau ein Argument, mit dem versucht wird, Herrschaft und Kontrolle über das Sein zu bekommen. Das wäre sozusagen also die Herangehensweise der Technik, die eben versucht, das Sein ins Seiende hereinzuziehen oder Seiendes als Sein auszugeben, also sozusagen darüber Herrschaft zu gewinnen. Deswegen darf so nicht philosophiert werden, wenn man an das Wirkliche der Wirklichkeit herankommen will. Weil man eben sonst in die Seinsvergessenheit verfallen würde, weil das Sein menschlichen Zwecken unterwerfen würde, anstatt dass der Mensch sich in die Verantwortung des Seins stelle oder sich dem Sein unterwerfe, was die seinsgemäße Verhaltensweise dazu wäre. Heidegger ahnt ganz offensichtlich etwas sozusagen von dieser Problematik, weil daraus ja auch sein Konzept einer Fundamentalontologie resultiert, mit dem er das angesprochene Problem in den herkömmlichen Ontologien lösen möchte. Also er kritisiert ja auch inhaltliche Ontologien, materielle Ontologien, kritisiert er dafür, dass die eigentlich keine Ontologien in dem Sinne sind, weil sie eben ein Sein des Hypostasieren zu einem Ersten machen und damit eigentlich noch Ontotheologien wären, also sozusagen immer noch auf der Ebene des Seienden dieser Ebene verhaftet sind und deswegen müssten diese radikalisiert werden. Daher kommt ja auch dieser Begriff der Fundamentalontologie, wie er ihn in Sein und Zeit dann entwirft. Das Problem besteht nämlich darin, dass eben genauso ein bestimmtes Sein des Hypostasieren und damit eben diesen ontologischen Anspruch, den sie erheben, eben gar nicht erfüllen können. Die behauptete Grundlage, ohne dem, weil sie sich eben darin in einer gewissen Art als erschlichen erwiesen. Erschlichen deshalb, weil die behauptete Grundlage ohne dem Resultat oder dem Effekt überhaupt nicht gedacht werden kann. also es kann sozusagen über die, ohne diesen Nachgeordneten überhaupt nicht gedacht werden gegen ihn, dem über es das Erste sein soll. Doch bleibt es eben bei Heidegger bei der Ahnung des Problems, an der Konzeption selber, will er nämlich nichts ändern, ganz im Gegenteil. Sozusagen, es geht nicht darum, sozusagen da erkenntniskritisch darüber zu reflektieren und zu sagen, vielleicht kann ich so ein Erstes als solches gar nicht behaupten, vielleicht ist das sozusagen genau das Moment, wo die Unmöglichkeit von Ontologie zutage tritt, und zwar die in der Sache begründete Unmöglichkeit von Ontologie, weil ich so ein radikal Erstes überhaupt nicht behaupten kann, ohne ein Nachgeordnetes, auf das es verweist und von dem es gebildet ist. Sozusagen diesen Gedanken, also diesen kritischen Gedanken fasst er nicht, ganz im Gegenteil, er schlägt ja genau die Radikalisierung als Lösung des Problems vor. Statt also das widersprüchliche Verhältnis von Grund und Begründeten zu entfalten und begrifflich zu durchdrängen, hält er stur an dieser Idee eines Ersten fest und behauptet, den Widerspruch zu lösen, indem er ihn quasi handstreichartig aus der Welt schafft. Er sagt am Beginn von Sein und Zeit, alle Ontologie, und da bezieht er sich eben auf so inhaltliche oder materielle Ontologien, alle Ontologien, mag sie über ein noch so reiches und fest verklammertes Kategoriensystem verfügen, bleibt im Grunde blind und eine Verkehrung ihrer eigenen Absicht, wenn sie nicht zuvor den Sinn von Sein ausreichend geklärt und diese Aufgabe als ihre Fundamentalaufgabe begriffen hat. Diese Klärung des Sinn von Seins, die ja dann auch der Inhalt von Sein und Zeit ist, also die Eliminierung der Probleme, die er an den traditionellen Ontologien durchaus gesehen hat, die allerdings als eine Art Denkfehler oder als eine Art mangelnder Radikalität verstehen will und nicht als aus der Sache resultierende Widersprüchlichkeit, all das zwingt Heidegger dazu, das Sein radikal zu entleeren und es letzten Endes dem Nichts gleichzusetzen, beziehungsweise, weil ein solches Nichts ja auch wiederum sozusagen als ein Positivum, das auch wieder ein bestimmtes wäre, eben als das bekannte Sein zum Nichts zu setzen. Das Sein, das doch als Wirklichkeit des Wirklichen das Allerkonkreteste sein soll, weil das ist ja auch so seine Kritik eben durchaus am Neokantianismus oder auch am Empirismus, dass die sozusagen eben eigentlich sozusagen, indem sie das Sein verfehlen, sozusagen eben das Konkrete gar nicht denken können, zumindest nicht in seiner Fülle denken können, dass eben dieses Sein, das eben das Allerkonkreteste und das Ursprüngliche, das Eigentliche sein soll, wird eben so, indem es entleert werden muss, zum Abstraktum schlechthin. Weder Geist noch Ding soll es sein, weder Subjekt noch Objekt, sondern, was ich schon gesagt habe, eine Art Drittes, was aber Heidegger dann wiederum sagt, nein, ein Drittes wäre es nicht, weil das sozusagen würde ja auch wiederum sozusagen verdinglichen oder irgendwie fest oder glauben festhalten zu können, also wäre eigentlich auch wieder eine seinsvergessene Fassung, sondern ein im Jenseits, aber im Jenseits auch nicht, weil das Jenseits würde dann doch wieder zu sehr an Transzendental erinnern, also im Abgrund von Begriff und Sache befindliche Wesenhaftigkeit. Es soll so etwas sein, ein allem Subjekt-Objekt-Dualismus vorgängiges, dass diesen Dualismus, der eben unter anderem die Moderne ausmacht, dass diesen Dualismus überhaupt erst aus sich heraus entlässt und schafft oder entbirgt oder was es da an heideggerischen Termini dafür gibt. Dieser Konstruktion eines solchen absoluten Ersten wegen kann letzten Endes auch sowas wie jegliche Entfaltung wegfallen. Es ist über weite Strecken eine doktrinäre Setzung, dass eben sozusagen es um den Sinn von Sein gehe und man müsse eben diesen Sinn von Sein ergründen. Eine Setzung, die auf die Entwicklung ihrer Begriffe weitestgehend verzichtet. Und dies tut sie nicht zuletzt mit dem aus der Konstruktion der ontologischen Differenz selbst erwachsenden Argument, dass eine solche Begriffsentfaltung als rationale Argumentation das Sein eben genau in seiner Unverfügbarkeit verfehle, in seiner Nichtigkeit, in seinem Entzug, in seinem sozusagen radikalen und absoluten Anderssein. Das Sein wird als absolut anderes, als absolut Vorgängiges behauptet und aus dieser Behauptung wiederum folgt dann, dass man nichts weiteres darüber aussagen könne, dass man es vielmehr in dieser Vorgängigkeit zu akzeptieren habe und als Schicksal annehmen müsse. Was natürlich eine auf eine gewisse Art und Weise durchaus gefinkelte, Adorno spricht auch an einer Stelle mal von einem Taschenspielertrick, Argumentation ist in dem Sinne, sozusagen ich behaupte das Sein in einer Art und Weise, dass es genau dadurch ausgezeichnet sein soll, dass ich eben nichts darüber aussagen kann, dass es so vorgängig ist, dass ich sozusagen es nicht irgendwie bestimmlich, begrifflich bestimmen und ausführen könnte. Und damit habe ich mich gleichzeitig gegen jegliche Form von Kritik immunisiert, weil jeder, der das dann eben, sozusagen der versucht, diese Konstruktion zu kritisieren, beweist damit eigentlich nur, dass er die Radikalität der Konstruktion nicht verstanden hat, dass er eben doch begrifflich Bestimmtes über Sein wieder aussagen möchte, dass er also sozusagen seinsvergessen sei, dass er noch gar nicht an die Tiefe des Gedankens überhaupt herangekommen ist, dass er das Sein sozusagen verfehlt und damit eigentlich ja, sozusagen die Kritik ins Leere geht. Adorno hat diesen Versuch von Heidegger, den Widerspruch zu lösen, indem er ihn hypostasiert mit, in der negativen Dialektik mit folgenden Worten charakterisiert an einer Stelle. Ich zitiere: Heideggers Philosophie, bei aller Aversion gegen das von ihm sogenannte Man, dessen Namen die Anthropologie der Zirkulationssphäre denunzieren soll, gleicht einem hochentwickelten Kreditsystem. Ein Begriff borgt vom anderen. So rinnt für Heidegger Segen aus allem, was er schuldig bleibt. Das Sein, weder Faktum noch Begriff sei, eximiert es von Kritik, also sozusagen nimmt es also von Kritik aus. Woran immer sie, die Kritik, sich hält, ist als Missverständnis abzufertigen. Um vielleicht einen kurzen Exkurs zu den heutigen Heidegger-Adepten zu machen, wer sich einmal ein bisschen intensiver mit poststrukturalistischen Texten auseinandergesetzt hat, der müsste gerade den Eiertanz kennen, den diese Autoren um diese ontologische Differenz aufführen. Dem jeweils anderen, der da gerade kritisiert wird, sei es Žižek, der das Badiou vorwirft, sei es Butler, die es Lacan vorwirft, dem jeweils anderen wird also nachgewiesen, dass das vorgängige Prinzip, mag es nun Differenz heißen, konstitutiver Mangel, generativer Exzess, Ereignis oder was es sonst an Begriffen dafür gibt, dem jeweils anderen soll also nachgewiesen werden, dass sein vorgängiges Prinzip noch nicht leer genug sei. Gleichzeitig wird nun versucht, ein für alle Mal die Metaphysik zu überwinden, also sozusagen die Metaphysik im Sinne, dass eben das vorgängige Sein noch einen Grund darstelle, weil es eben begrifflich bestimmt sei und das müsse eben überwunden werden und würde überwunden, wenn man eben diese radikale Leere denken und auf den Begriff bringen, letzten Endes auch wieder nicht, weil auf den Begriff bringen würde ja dann sozusagen eigentlich schon wieder in die Metaphysik fallen. Deswegen sozusagen ist es auch so, teilweise sozusagen so schwer, das auszudrücken, beziehungsweise auch immer der Moment, wo dann diese Theoretiker selbst sagen, sie würden das gern ausdrücken, aber irgendwie gibt es ja, weil die Seinsvergessenheit seit Heraklit und Parmenides sozusagen uns gar nicht mehr ermöglicht, eine nicht-metaphysische Sprache zu haben, deswegen verfallen wir halt dann doch irgendwie immer in so metaphysische Sprache, obwohl wir eigentlich was ganz was anderes meinen. Also es gelte darum, eben genau diese Metaphysik zu überwinden und den nun wirklich leeren und nichtigen Ungrund, wie Derrida das in Absetzung zu Heideggers Urgrund nennt, diesen nichtigen Ungrund zu finden, aus dem in weiterer Folge dann die erscheinende Welt geschöpft sei. Dies drückt sich etwa in Derridas Versuchen aus, die Differenz zu charakterisieren, was er seine eigene Argumentation streng genommen eigentlich gar nicht dürfte, und zwar genau deswegen, weil er sie damit in jenes inhaltlich bestimmte Wirkliche zurückholt, das er doch mit ihr eigentlich überwinden möchte. Ich zitiere aus der Differenz: Nach den Forderungen der klassischen Begrifflichkeit würde man sagen, dass die Differenz, hier ist es die mit A, also sozusagen dieser Neologismus, den er schafft, um die Unterscheidung an sich selbst, sozusagen die eben etwas anderes ist als die Unterscheidungen empirischen, also dass diese Differenz die konstituierende, produzierende und originäre Kausalität bezeichnet. Den Prozess von Spaltung und Teilung, dessen konstituierte Produkte oder Wirkungen die Differenz wären. Also da sind es die Differenz mit E, also sprich das, was man so im herkömmlichen Sinn unter Unterschieden und Unterscheidungen versteht. Er spricht also von originärer Kausalität und Wirkung, von Constituens und Constitutum, von Produzierenden und Produkt. Hier ist alles in einer Konstellation versammelt, wie sie eine Ursprungsphilosophie ausmacht. Derrida mag sich noch so anstrengen und aus dem Ursprung einen, ich zitiere aus seiner Heidegger-Schrift vom Geist, einen Ursprung des Ursprungs machen, der ursprünglicher als der Ursprung sei, oder gar das an anderer Stelle in der gleichen Schrift Vorur-Ursprüngliche, also sozusagen er mag sich noch so anstrengen, er wird dieses Erste nicht los, von dem aus er denkt. Auch ein völlig entsubstantialisiertes, also völlig entleertes und ein völlig verrätseltes Gründungsprinzip ist ein Gründungsprinzip, mag es noch so oft das Gegenteil von sich behaupten. So viel auch zu der immer wieder aufgestellten Behauptung, Derrida sei jedes Eigentlichkeits- und Ursprungsdenken völlig fremd, weil er sozusagen diese letzten metaphysischen Reste aus Heidegger auch noch entfernt hätte. Dieses Problem mit dem Ursprung und dem Ursprung des Ursprungs und Ähnliches, also dieses Problem findet sich übrigens bei Heidegger selbst, der seinen Ursprung ja ebenfalls nicht temporal verstanden wissen wollte, sondern eben ontologisch. Temporalen Ursprung hat er als vulgär bezeichnet, wenn man sich sozusagen, das sind diese Ausführungen am Ende von, zur Zeitlichkeit und Innerzeitlichkeit am Ende von Sein und Zeit. Dass Heidegger vom Sein in all seinen Versuchen der Entleerung zum Trotz dann aber auch letzten Endes immer wieder gar nicht anders sprechen kann, denn als inhaltlich bestimmt ist, wie ich versucht habe auszuführen, eben kein simpler im Sinne von korrigierbarer Fehler, weil es eben sozusagen einem in der Sache steckenden Widerspruch sozusagen dem geschuldet ist, auf den er aber eben nicht reflektieren will, sondern im Gegenteil, er will sozusagen das ja sozusagen überwinden. Und schon gar nicht ist es, wie gesagt, ein vorerst noch bestehendes Ausdrucksproblem, weil eine nicht-metaphysische Sprache erst noch zu entwickeln wäre, wie Heidegger selbst immer wieder formuliert, aber auch sozusagen Derrida seine eigenen Probleme, die er sozusagen mit der Differenz hat, auch immer wieder genauso rationalisiert, dass er eben sagt, sozusagen, es ist eben so schwer, das auszudrücken, weil es eben keine nicht-metaphysische Sprache noch gibt, weil die überhaupt erst mal wiederzufinden wäre, sozusagen. Das ist aber, wie gesagt, eben kein reiner Denkfehler, sondern vielmehr kann Sein gar nicht anders dargestellt werden, als eben über dieses Seiende vermittelt. Ohne ein Kontingentes gäbe es kein Absolutes, ohne ein Innerweltliches kein Unendliches. Sein, mag es nun als Einheit oder als Differenz aufgefasst werden, ist durch Abstraktion Vermitteltes. Es ist Denkresultat, das auf das in ihm Gedachte, auf Sachhaltiges verweist. Darin, dass eben Heidegger dieses Vermittelte zu einem Ersten erklärt und verdinglicht, und dabei die Erinnerung an den subjektiven Anteil an dem Zustandekommen dieses Prinzips ebenso zu tilgen trachtet, wie die Erinnerung an das Objekt, von dem aus dieses erste gebildet, sozusagen dieses Prinzip gebildet wird oder abstrahiert wird, genau darin, dass er sozusagen das zum Verschwinden im Seinsbegriff und in der völligen Leere des Seinsbegriffs zum Verschwinden zu bringen versucht, darin liegt seine subjektivistische denkerische Gewalttat. Weil jedoch nicht begriffliches Konstitutiv ist für das Denken, bleibt doch Heidegger notwendigerweise an jenes Gegenständliche gekettet. Jedes Mal, sozusagen, wenn er versucht, über Sein zu sprechen, kommt er gar nicht drum herum, sozusagen darüber eben doch wie über etwas inhaltlich Bestimmtes zu reden, auch wenn er es noch so sehr als nichts bezeichnet. Also er bleibt an jenes Gegenständliche gekettet, dessen Überwindung im Sein doch gewährleistet sein soll. Die zugleich, weil eben an dieser Konstruktion aber unbeirrt festgehalten werden soll, die eben gegen jedes Scheitern sich abdichtende Intention, dennoch an dieser Nicht-Substantialität des Seins festzuhalten, drückt sich denn auch in einem Reinheitspathos aus, in, wie Theodor Adorno in seinen Heidegger-Vorlesungen das genannt hat, in einem philosophischen Waschzwang, der geradezu unersättlich ist. Ich zitiere. Und deshalb, eben weil sozusagen dieser Reinheitspathos eben der Konstruktion immanent geschuldet ist, deshalb wird dieses Denken, bezieht er sich auf Heidegger, in einer Art manischen, ja bis zum Paranoiden gesteigerten Anstrengung immer wieder dazu gedrängt, jede Spur der Reminiszenz an Seiendes aus sich heraus zu vertreiben. Das Denken der ontologischen Differenz ist, wenn sie eben radikal ernst genommen werden soll, anders denn als Exzess gegen das im Begriff nicht aufgehende konsequent nicht durchzuführen. Es ist eben eine Revolte gegen das Dinghafte und insofern dieses Dinghafte ein Moment des Begriffs selbst ist, zugleich auch eine Revolte gegen das Denken. Aus der notwendig proklamierten absoluten Leere des Seins resultiert der Zwang zur permanenten Nichtung, aus der die Eigentlichkeit hervorspringen soll. Dies, so führt Adorno in der angesprochenen Heidegger-Vorlesung weiter aus, dies ist der Grund dafür, dass Heideggers Denken, Zitat, die Sympathie mit der Barbarei, die in seiner politischen Geschichte sich ausgeprägt hat, nicht zufällig und nicht äußerlich ist, sondern in jenem Kultus des Ursprungs, in dem Glauben der Erneuerung, in dem Glauben, dass die Mächtigkeit des Seins über die Macht des Dunklen nun triumphieren soll, in dieser gesamten Komplexion steckt eben höchst realgenau jene Komplexion der nationalsozialistischen Ideologie drin, sodass man gewissermaßen Alfred Rosenberg cum grano salis verstanden als einen Schlüssel zu seiner Zeit lesen könnte. Diesen Zusammenhang zu verdrängen, stellt eine objektive Notwendigkeit für jeden Anschluss an Heideggers Philosophie dar. Zumindest so weit, wie sich dieser Anschluss als progressiv und kritisch geben möchte. Und genau dieser Verdrängung dienen auch die oben genannten Ausführungen zu Judentum und Seinsvergessenheit. Das Judentum sei für Heidegger, so ist der Tenor dieser Ausführungen, nur eine der Formen, in der die Seinsvergessenheit auftreten, ebenso wie der Nationalsozialismus, der eben auch eine technische Form der Seinsvergessenheit sei. Dies habe Heidegger erkannt, nachdem, so schreibt der Grazer Philosoph Peter Strasser, nachdem seine anfängliche Phase der Überwältigung durch den Führer eine Enttäuschung erfahren habe. Und er führt weiter aus, nachdem eben diese anfängliche Überwältigung durch den Führer eine Enttäuschung erfahren habe, habe den Heidegger dann auch das Narzisstische gleichermaßen wie das Jüdische als Triumph des Gestells charakterisiert. Jenes Gestells, vor dessen Hintergrund Menschen, ob im Frieden oder Krieg, zum Material riesiger Kalküle, Verrechnungen, technischer Projekte unter dem Willen zur Macht wurden. Zitat Ende. Abgesehen davon, dass es dass nur im Wahnsystem eines Heidegger-Apologeten die Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Judentum einen Beleg für die Inexistenz von Antisemitismus darstellen kann, erweist sich das vorgebrachte Argument angesichts der schwarzen Hefte ganz offensichtlich als Schutzbehauptung, sprich als dreiste Lüge. Vielleicht nochmal das Zitat oder eines der Zitate. Die zeitweilige Machtsteigerung des Judentums aber hat darin ihren Grund, so schreibt Heidegger, sie hat darin ihren Grund, dass die Metaphysik des Abendlandes, zumal in ihrer neuzeitlichen Entfaltung, die Ansatzstelle bot für das sich Breitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit, die sich auf solchem Wege eine Unterkunft im Geist verschaffte, wie es im schwarzen Heft von 1939 heißt. Wird hier schon die leere Rationalität und Rechenfähigkeit in einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Judentum gebracht, sonst machte der Satz schlichtweg keinen Sinn. Wie soll nämlich das metaphysische Weltbild Ansatzstelle für etwas bilden, was vorher nicht schon da wäre, sondern was, ja, so die Behauptung der Verteidiger oder so der Entschuldungsstrategie, was dieses metaphysische Weltbild überhaupt erst hervorbringt. Also dieser Satz würde einfach keinen Sinn machen. Insofern wird bereits hier ein ursächlicher Zusammenhang aufgemacht. Und im schwarzen Heft von 1941 spricht Heidegger sogar explizit von einer bestimmten Art der Menschentümlichkeit, die das Judentum charakterisiere. Ich zitiere auch nochmal ganz kurz. Die Frage nach der Rolle des Weltjudentums ist keine rassische, sondern die metaphysische Frage nach der Art von Menschentümlichkeit, die schlechthin ungebunden die Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein als weltgeschichtliche Aufgabe übernehmen kann. Weil ja auch ein Argument, also in dem Fetier-Zitat, aber es war ein Argument, das in der Diskussion öfters gekommen ist, weil Heidegger eben aufgrund seines seinsgeschichtlichen Ansatzes sowas wie Rasse gar nicht denken könnte, außerdem weil er eben so eine billige und dumme und ideologische Vorstellung wie Rasse oder Rassismus gar nicht teilen würde, deswegen könne er auch kein Antisemit sein, so war ja Fetiers Argumentation. Oder auch Silvio Vietà hat ganz ähnlich argumentiert. Oder Vietta, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Aber sozusagen angesichts von solchen Zitaten zeigt sich nicht nur, wie falsch die Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus ist, vielmehr zeigt sich auch, dass die Behauptung, Antisemiten könnten ihren Hass auf Juden nur rassisch oder rassistisch begründen, ebenfalls grundfalsch ist. Die metaphysische Frage tut es genauso. Wenn nur die Antwort darauf wird das Prinzip verkörpert, das für Entwurzelung und Zersetzung des Eigentlichen verantwortlich ist, wenn also die Antwort darauf von vornherein feststeht. Diese Verkörperung muss gar nicht als Rasse im biologistischen Sinn verstanden werden, kann eben auch metaphysisch verstanden werden, ja, es kann und soll sogar offen bleiben. Wichtig ist nur, dass er vernichtet wird. Vielleicht wäre über den Rassebegriff sogar das Gegenteil auszusagen. Zu offensichtlich war ungeglaubter Glaube schon im Nationalsozialismus. Um Adorno noch ein letztes Mal zu zitieren, er schreibt wiederum in der negativen Dialektik: Blut und Boden wirkte vermutlich gar nicht so sehr als Appell an den Ursprung. Der ironische Beiklang, der die Formel von Anfang an begleitete, verrät das Bewusstsein des Fadenscheinigen von Archaik unter den Bedingungen hochkapitalistisch-industrieller Produktion. Selbst das schwarze Chor mokierte sich über die Bärte der Germanen. Stattdessen lockte der Schein des Konkreten als des Nicht-Austauschbaren, Nicht-Fungiblen. Also sozusagen dieses Nicht-Austauschbare, Nicht-Fungible war das Zentrale der Argumentation, und das lässt sich natürlich metaphysisch genauso begründen wie etwa rassisch und, wie Adorno schreibt, das ja letzten Endes noch nicht mal die SS so wirklich an ihre Rassemythologien geglaubt hat, beziehungsweise das durchaus auch ironisch sehen konnte, wenn sie über die alten Germanen sozusagen hergezogen haben. Also Fayet zum Beispiel bringt da ein paar ganz schöne Beispiele, wo er eben sagt, also auch hochrangige NS-Funktionäre zitiert, die halt eben auch sagten, ja, die Germanen, das waren irgendwie so ein mettrinkendes Volk im Wald und das, sagen, das kann kein Weg dorthin zurück sein, sondern Rasse wäre eben als Aufgabe, als Schöpfung für die Zukunft und Ähnliches zu begreifen. Also sozusagen, dass eben sozusagen dieser Blut- und Bodenkult oder das Rassistische eben keineswegs das Zentrale in dem Sinne war, dass es eben das unaustauschbare und einzige Argument für den NS-Antisemitismus gewesen wäre. So formuliert Adorno in der negativen Dialektik, also sozusagen, dass es eben um dieses nicht austauschbare und nicht fungible eigentlich im Zentrum gehe. So formuliert Adorno das in der negativen Dialektik angesichts von Heideggers Konkretismus, weil dieser aber, so kritisiert an der Stelle, ein Pseudokonkretismus ist. Kurz zurückdenken, das Konkrete, das Sein, versucht Heidegger eben dadurch zu erreichen, dass er alles Konkrete aus ihm herausstreicht und es damit eben genau zu einem Abstraktum macht, weil so ein Konkretismus, also ein Pseudokonkretismus ist, wie auch Günther Anders das kritisiert hat, von dem, glaube ich, dieser Begriff des Pseudokonkretismus sogar kommt. Eben weil es ein Pseudokonkretismus ist, deswegen muss Heidegger sich umso gütlicher halten an dem, was er für die Verkörperung des zersetzenden Prinzips hält, für die Verkörperung des Prinzips, das der Konkretion im Weg steht. Man könnte das vielleicht ein bisschen so mit dieser Fabel von dem Wettrennen zwischen Hase und Igel vergleichen, also sozusagen, weil Heidegger zum Konkreten kommen will, das aber eben über die Entleerung, über die Abstraktion macht, ist sozusagen immer dort, wo er ankommt, ist das Abstrakte schon und sozusagen das bringt ihn dazu, sozusagen nur umso verbissener danach zu forschen, was diesem, was dieser Konkretion oder sozusagen was der Seinserkenntnis im Weg steht. Und genau darin besteht der immanente Zusammenhang von Heideggers Philosophie und von seinem Antisemitismus. Wohlgemerkt ein Zusammenhang. Ideologie als Ausdruck der geistigen Vermittlung von gesellschaftlichen Verhältnissen besteht nicht ursprünglich auf einer Ebene, also etwa auf der philosophischen oder auf der Ebene des Alltagsdenkens und wird von dort auf die jeweils andere transferiert. Beide diese Ebenen sind durcheinander vermittelt. Wie sich Heideggers Hass aufs Abstrakte und Rechenhafte in seiner Philosophie wiederfindet, so liefert seine Philosophie die Begründung dafür, warum dieses Abstrakte und Ungebundene das Uneigentliche ist, das überwunden werden muss. Wer sich hier auf die Suche nach einem Ersten macht, wer also die Frage stellt, ob der Antisemitismus von Heidegger aus der Philosophie folge oder ob die Philosophie aus dem Antisemitismus folge, der ist genau in dieser Fragestellung der Ursprungsphilosophie schon wieder auf den Leim gegangen beziehungsweise setzt zu ihrer Rettung an. Und nicht von ungefähr, sondern genau darum ist es just diese Frage, die die Teilnehmer an der Diskussion angetrieben hat, und zwar jene Teilnehmer, die sich angesichts der schwarzen Hefte nicht der völligen Verleugnung von Heideggers Antisemitismus verschrieben haben. Das Charakteristische an dieser Diskussion um die schwarzen Hefte ist nämlich, dass es eben nicht nur diese, wie ich sie genannt habe, verbissenen Apologeten gab, die also sozusagen jedwede Möglichkeit auch nur des Gedankens daran, dass Heidegger Antisemit gewesen sein könnte, rundweg für lächerlich erklärt und aus der Luft gegriffen erklärt haben, sondern danach gab es eben durchaus Heidegger-Rezipienten, die Heideggers Antisemitismus eingestanden haben oder selbst thematisiert haben. Unter ihnen eben, wie gesagt, nicht zuletzt der Herausgeber der schwarzen Hefte selbst, Peter Trafny, der ja auch ein Buch zu Heideggers seinsgeschichtlichem Antisemitismus geschrieben hat. Ein anderer, um einen noch zu nennen, ist Günter Fiegerl, der Vorsitzende der Heidegger-Gesellschaft, der in einem Radiointerview auch gesagt hat, also dass es eben in den schwarzen Heften eben Stellen gibt, die eindeutig nur, also gar nicht anders als antisemitisch zu bezeichnen sind. Diejenigen, die sich nicht dazu verstehen, den Antisemitismus Heideggers frei heraus abzustreiten, folgen dabei der Strategie der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Und zwar jener Strategie, sich zur Geschichte und zu der Verantwortung, die aus ihr erwachse, zu bekennen. Ihre Strategie könnte bezeichnet werden als eine, die versucht, ideologische Legitimation für die Gegenwart gerade daraus zu ziehen, das Unleugbare einzubekennen und in weiterer Folge in ein Argument für Heidegger zu transformieren. So stellt etwa Michael Jäger im Freitag eine Reihe von Fragen, die er wohl für Kritik hält. Und zwar fragt er da, Martin Heideggers Schwarze Hefte, sein intellektuelles Tagebuch zwischen 1932 und 1941, das jetzt in 3 Bänden veröffentlicht ist, diese schwarzen Hefte haben die Frage aufgeworfen, ob es zwischen dem dort zutage tretenden Antisemitismus und Heideggers philosophischer Konzeption einen notwendigen Zusammenhang gibt. Angenommen, es gibt ihn, stellt sich die weitere Frage, ob von seiner Philosophie Weiterführendes übrig bleibe, wenn man den Zusammenhang herausoperieren wollte und könnte. Ich beantworte beide Fragen mit Ja. Also es gibt einen notwendigen Zusammenhang von Heideggers Philosophie und Antisemitismus und man kann ihn aber dann doch herausoperieren und dann bleibt etwas übrig. So Michael Jäger. Statt sich, wenn man denn schon einen notwendigen Zusammenhang von Philosophie und Antisemitismus sozusagen den thematisiert oder den auch als solchen thematisiert, statt sich in weiterer Folge einer Kritik der existenzialen Ontologie zu widmen, die Heidegger als deutschen Ideologen schlechthin kenntlich macht, zeigt man sich, wie Peter Travnit das getan hat, schockiert angesichts des Antisemitismus der Notizbücher und konstatiert, dass, Zitat, es dem Philosophen misslungen ist, sein Denken gegen solche Tendenzen zu immunisieren. Eben wiederum Peter Travnit. So sehr steht ganz offensichtlich das Bemühen um Rettung im Vordergrund, dass es gar niemandem mehr paradox erscheint, warum ein Antisemit seine philosophischen Erwägungen gegen Antisemitismus hätte immunisieren sollen. Dementsprechend geht es stets aufs Neue, wie Guido Kalberer das im Schweizer Tagesanzeiger geschrieben hat, vor allen Dingen um die Frage, was von Heidegger übrig bleibt, wenn man seine auch geistige Verstrickung in den Nationalsozialismus, die er stets verleugnete, berücksichtigt. Als sei der Antisemitismus ein dem Denken oder zumindest dem philosophischen Denken äußerlicher Spleen, anders machte die Rede von dessen philosophischer Verarbeitung ja gar keinen Sinn. Also als sei das eben dem Denken äußerlich und nicht die alles umfassende Synthese des Wahns, wird hinterrücks dann doch wieder die altbekannte Trennung von NS-Engagement und davon unberührter Philosophie eingeführt, die doch gerade angesichts der schwarzen Hefte ein für alle Mal vorbei sein soll. So Guido Kalberer. Und er fährt dann weiter fort. Nun sei es an der Zeit für eine unbefangene Analyse seines Gesamtwerkes. Also sozusagen jetzt, wo der notwendige und immanente Zusammenhang von Antisemitismus und Philosophie offen zutage lege, nun sei es also an der Zeit für eine unbefangene Analyse seines Gesamtwerkes. Im Schweizer Tages, das war Guido Kalberer im Schweizer Tagesanzeiger. Michael Jäger im Freitag gibt dann auch gleich die Antwort, warum dem so ist. Und er sagt, und damit sozusagen komme ich auf diese Frage zurück, ob denn jetzt nun die Philosophie das Erste sei, aus dem sich der Antisemitismus ableiten ließe, oder umgekehrt der Antisemitismus das Erste sei, aus dem sich die Philosophie ableiten ließe. Dass eben genau diese Frage da eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Michael Jäger gibt folgende Antwort: Der Zusammenhang liegt nicht darin, dass sich seine Philosophie aus einem Antisemitismus ableiten ließe, wohl aber gilt das Umgekehrte. Heideggers Antisemitismus lässt sich aus seinem Nationalsozialismus ableiten und dieser aus seiner Philosophie. Weil die Philosophie, also das Ursprünglichere oder das Erste sei und der Antisemitismus das Abgeleitete, deswegen sei die Philosophie zu retten, weil aus ihr noch andere Schlüsse zu ziehen seien, als die, die Heidegger gezogen hatte. Und die damit letzten Endes entgegen den eigenen Aussagen von Michael Jäger, der ja seinen Aufsatz damit begonnen hätte, dass es eben einen notwendigen Zusammenhang von Philosophie und Antisemitismus bei Heidegger gibt, die eben entgegen den eigenen Aussagen dann offensichtlich doch nicht notwendig, sondern bloß kontingent sind, weil man ja auch ganz anderes daraus schließen kann. Warum es den Kritikern letzten Endes genauso geht wie den Apologeten, ist es Heideggers Zivilisations- und moderne Kritik zu retten. Und nicht zuletzt darin zeigt sich, dass der Unterschied zwischen den beiden Fraktionen dann doch wiederum nur ein gradueller ist. Die eine Fraktion, wenn man so möchte, leugnet Heideggers Antisemitismus in toto, während die anderen bloß verleugnen, dass dieser in einem unauflösbaren Zusammenhang mit seinem Denken steht, auch wo sie in einem ersten Schritt anderes behaupten. Doch diese Behauptung dient ganz offensichtlich nur der Distinktion. Sie ist der pseudokritische Auftakt, dem die Rettung dann auf dem Fuße folgt. Als sei an der, nochmal Heidegger in den schwarzen Heften, als sei an der seit der Neuzeit um sich greifenden Bodenlosigkeit und Weltlosigkeit nur auszusetzen, dass diese in den schwarzen Heften, wie es der Wiener Philosoph Matthias Flatscher formuliert hat, also dass eben diese Bodenlosigkeit und Weltlosigkeit dezidiert und platt mit dem Judentum zusammengespannt würden, dann als sei das einzige Problem an den Ausführungen Heideggers. Es sei nichts Ehrenrühriges daran, antimodern zu sein, hat Rüdiger Safranski in der Dreisat-Kulturzeit-Diskussion das aus gedrückt und spricht darin vielleicht am unumwundsten aus, was die Heidegger-Apologeten umtreibt. Ganz offensichtlich. Ihre eigene Ranküne gegen die Moderne, es ist nichts Ehrenrühriges daran, antimodern zu sein, ihre eigene Ranküne gegen die Moderne, die sie im Denker des Seins am prägnantesten auf den Punkt gebracht sehen, ganz offensichtlich, und die sie sich um keinen Preis nehmen lassen wollen. Diese Ranküne gegen die Moderne ist nicht zu verwechseln mit einer Kritik der Moderne, die ja bitter an der Zeit wäre, vielmehr ist sie sozusagen, folgt sie der klassischen Aufspaltung. Wut auf jene Momente, die als irgendwie schwindelerregend, als abstrakt, als bodenlos und entwurzelnd gefasst werden. Zugleich bietet sie eine Lösung an, und zwar bietet sie das als Lösung an, was den beschädigten Subjekten unmittelbar als eine solche Lösung erscheint. Das, wonach sie in ihrer Beschädigtheit verlangen. Bindung, Ordnung, ein Erstes, ein System von Invarianten, die Sicherheit versprechen. Nicht wird darauf reflektiert, ob dieses Bedürfnis nach einem Ersten, nach einem allumfassenden Prinzip, nach Sicherheit, ob die vielleicht genau aus jener Ordnung entspringt, gegen die man zu opponieren glaubt. Vielmehr wird das Prinzip jener Ordnung abstrakt als eine Art Heilmittel entgegengestellt. Um nochmal ein letztes Mal ganz kurz auf Michael Schäfer einzugehen im Freitag. Er schreibt: Unablässig zieht sich das Grundwort Fragen durch die Hefte. Eine bestimmte Frage stellt er, Heidegger. Die nach dem Sein. Das Sein als Grundbegriff statuieren heißt, als äußersten Denk- und Wirklichkeitsgrund den Ungrund setzen, die Grundlosigkeit. Man könnte auch sagen, das Konfuse. Heidegger sagt, die Zerklüftung. Zitat Ende. Jetzt könnte man natürlich fragen, was soll denn das für eine sicherheitsstiftende Ordnung sein, die darin charakterisiert ist, das Nichtige, das Konfuse, das Zerklüftete zu sein. Also eine erste Annäherung an eine Antwort auf diese Frage könnte man vielleicht polemisch sagen, dass das Bedürfnis, dass da dahinterstehende Bedürfnis ist, besser ein Chaos als Erstes, als gar keine Ordnung. Doch würde das noch nicht allzu weit führen, weil sozusagen da noch das spezifische Verständnis dafür fehlt, warum solch ein chaotisches, solch ein zerklüftetes und nichtiges das Bedürfnis nach Sicherheit erfüllen kann. Einerseits folgt die völlige Entleerung ja aus der widersprüchlichen Konstruktion des Seins, wie ich versucht habe auszuführen. Also sozusagen Heidegger wird das Sein, indem er es eben mit jenen Ewigkeitswerten versehen möchte, eben zum allerabstraktesten, eben weil es eben um dieser Ewigkeit und Vorgängigkeit wegen von allem Empirischen radikal getrennt werden muss. Also weil es eben als dieses Nichts, als dieses Zerklüftete, als dieses Leere konstruiert. Das sozusagen allein erklärt aber ja noch nicht, warum diese Konzeption ganz offensichtlich solch eine Faszination ausübt, dass sozusagen nicht nur Heideggers Denken um jeden Preis gerettet werden muss, sondern dass sie eben in Form dieser postmodernen, poststrukturalistischen Aneignungs- und Weiterführungsversuche, über die ich auch schon ganz kurz gesprochen habe, ja zu einem geradezu beherrschenden Zweig der Philosophie auch werden konnte und sich obendrein auch noch mit dem Mantel des Kritischen umgeben konnte, ohne dass jemand groß nach den Inkonsistenzen fragt, die eben sozusagen genau in dieser Konstruktion drinstecken und ich vorher versucht habe, kurz anzureißen oder auszuführen. Es ist, so würde ich sagen, die gesellschaftlich vermittelte Aversion gegen dinghaftes Denken, die sich hier Bahn bricht. Auch hier wiederum lebt der kritische Schein davon, dass diese Aversion gegen das Dinghafte als eine Kritik an der Verdinglichung auftritt und deswegen kann der Poststrukturalismus oder zumindest einige seiner Vertreter und Vertreterinnen tun das ja auch ganz explizit, behaupten, dass die Dekonstruktion, also die beständige Zerstörung von allem gegenständlich sich Ausdrückenden, die zeitgenössische Version der kritischen Theorie sei. Sozusagen ist ja dieses beliebte Argument, dass die Differenz quasi Derridas Version der Nicht-Identität sei. Und darüber, sozusagen über diesen Versuch wird ja versucht, sehr oft versucht, eben Poststrukturalismus und kritische Theorie als zwar sich unterscheidende, aber letzten Endes doch zumindest sehr ähnliche oder eigentlich dem gleichen Ziel und dem gleichen Motiv folgende Theorien auszugeben. Dies ist jedoch, also die kritische Theorie ist, so viel vielleicht nur in aller Kürze, eben keineswegs auf diese Austreibung oder gar Zerstörung des Objekts aus, vielmehr versucht sie kritisch nachzuweisen, dass die Zerstörung des Objekts selbst Resultat der Verdinglichung ist. Es ist der Verlauf der Gesellschaft selbst, der sich über alles Dinghafte hinwegsetzt und alles und jeden in ein bloßes Exemplar verwandelt, in eine zeitweilige Vergegenständlichung der selbstbezüglichen Bewegung der Gesellschaft. Und genau diese selbstbezügliche, auf nichts als sich selbst verweisende Bewegung ist es, die Heidegger in seinem Seinsbegriff hypostasiert. Max Horkheimer hat dies 1967 in einer kurzen Notiz folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Wenn der Gott Kants und des 19. Jahrhunderts das Abbild des aufgeklärten Fürsten und Unternehmers war, so ist das Sein der Fundamentalontologie das Abbild der Gesellschaft, das Abbild jener Gesellschaft, in der die Apparatur sich vollends verselbstständigt hat und die Menschen als undurchdringliche und zugleich alles durchdringende, sinnlose und doch allein sinnsetzende, von ihnen hervorgebrachte und zugleich unfassbare, alles durchdringende Macht entgegentritt. Diese invariante Sein also, die die Wirklichkeit des Wirklichen sein soll, ist die ideologische Verdopplung der bestehenden Gesellschaft. Das invariante Gerüst ist gemodelt nach dem Ebenbild der totalen Gesellschaft und ihres allgegenwärtigen Schreckens. Gesellschaft als Gefängnis, das keinen Sinn kennt, als die Perpetuierung seiner selbst. Als Fortwälzung ihrer selbst und sei es um den Preis von Krise und Vernichtung. Und die Fundamentalontologie ist dieses Schlechte als Positivität. Der Seinsbegriff, der sozusagen ja genau sozusagen darin konzipiert ist, wie Horkheimer das sozusagen da versucht auszuführen, eben sozusagen genau in diesen, die alles Durchdringende und doch durch nichts zu fassende, zwar von den Einzelnen, sozusagen den Einzelnen völlig vorgängige, über sie hinweggehende Macht, sozusagen dieser Seinsbegriff ist ja eben gerade nicht konzipiert als Kritik am Zustand der Welt, sondern vielmehr tritt sie ja auf als Einsicht in die fundamentale Einrichtung der Welt. Das Sein, der übersteigende Exzess, der generative Mangel, kurz gesagt die absolute Nichtigkeit, diese sei es, was man sich als das ontologisch verfügte Schicksal anzueignen habe. Ob man sich, wie es bei Heidegger in Sein und Zeit heißt, in vorlaufender Entschlossenheit auf dieses Sein hin zu entwerfen habe, ob man sich quasi sozusagen in die Verantwortung in diese Verantwortung zu stellen habe, in die einen das Sein oder die Differenzstelle, also sozusagen dieser Verantwortungsbegriff, ist ja auch in dieser ganzen Verantwortungsethik über Levinas dann hingehend zu Derrida das ganz zentrale Moment. Also sozusagen dieses Vorgängige sei es, was den Menschen anrufe und mittels dieser Anrufung in eine Verantwortung stelle, der er sich würdig zu erweisen habe, will er nicht der Uneigentlichkeit verfallen, will er also sozusagen nicht in die Ontotheologie oder in die Metaphysik und Ähnliches zurückfallen. Wenn der Mensch, so könnte man sagen, quasi in vorauseilenden und sich überbietenden Gehorsam zu dem nichts mache, dass er dem Sein gemäß immer schon sei, dann habe er am ersten Teil. Das vielleicht sozusagen auch noch an einem Beispiel zu zeigen, es gibt diese Stelle, wo zum Beispiel, um einen weiteren zu nennen, Slavoj Žižek sagt, dass sozusagen gerade das erbärmliche Geschöpf, und er vergleicht dieses erbärmliche Geschöpf in dem Fall dann mit Christus am Kreuz, und zwar genau in dem Moment, wo er am alleinsten und verlassensten ist, also sozusagen kurz vor dem Tode, wo er eben ausspricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen, und dann stirbt, in dem Moment, sozusagen, wo er wirklich das erbärmlichste und verlassenste Geschöpf ist, in dem Moment wird er selbst zu Gott. Und sozusagen in der Imitatio Christi führt er dann weiter fort, also indem wir uns das zum Vorbild nehmen, sozusagen können wir selbst Anteil an diesem Absoluten haben. Genau, also sozusagen, wenn man das in vorauseilendem Gehorsam, wenn man sich dazu macht, was den man seinem Sein gemäß immer schon ist, dann habe man an diesem ersten und diesem absoluten Teil. Werde das, das du immer schon warst, könnte man diesen vom Sein erteilten Auftrag in Worte fassen, oder noch kürzer, noch tautologischer, sei der du bist. Die Fundamentalontologie zielt also darauf ab, das unmittelbar Seiende zum Absoluten zu erklären, das Dasein zum Wesen seiner selbst. Unter diesem Gesichtspunkt lässt es sich dann auch als eine Art Identifikation mit dem Aggressor erkennen. Die Einzelnen sollen das gesellschaftlich vermittelte Verhängnis selbstbewusst auf sich nehmen. Sie sollen sich zu dem machen, was sie in der spätkapitalistischen Gesellschaft stets schon sind. Nichtige Anhängsel einer übermächtigen Bewegung, in der sie aufgehen. Indem sie sich selbst zum, wie Žižek das wiederum schreibt, zum Widerhall der Lehre machen, also sozusagen diese vorgängige Lehre und der Einzelne sei nur der Widerhall dieser Lehre, und sozusagen indem er sich selbst zu dem macht, indem er sich zum Widerhall der Lehre des Seins erklärt, zu bloßen Effekten der allumfassenden und stetigen Dynamik, indem sie also zu dem überlaufen, was sie bedroht, hoffen sie, sich Sicherheit verschaffen zu können. Sicherheit im Sinn absoluter Identität mit dem vorgeordneten Ganzen. Der Zweifel lässt sich durch solch fröhliche Affirmation aber ganz offensichtlich nicht vertreiben. Sonst müsste ja auch nicht so permanent und so unstillbar nach denjenigen gefahndet werden, die das bruchlose Aufgehen in der vorgängigen Wesenhaftigkeit angeblich hintertreiben. Dieser nicht geglaubte Glaube, an dem um der sinnstiftenden Autorität willen festgehalten werden muss, also sozusagen, es ist ja auch interessant, dass sozusagen Žižek da eine Art der Restituierung von politischer Theologie aufstellt, der doch eigentlich immer sozusagen so als irgendwie radikal-kommunistischer Denker gilt, plötzlich irgendwie mit Jesus am Kreuz und eben mit der Imitatio Christi sozusagen die als das Vorbild heranzieht. Also dieser nicht geglaubte Glaube muss sich gegen alles richten, was ihn an seine eigene Unwahrheit erinnert. Nicht umsonst ist der eine große Feind die Aufklärung und das rationale Denken, die bestätigt an den Opfer des Intellekts erinnert, den man erbringen muss, um sozusagen in solchen absurden und paradoxen Konstruktionen die höchsten Formen erkennen möchte, der eben an das Angedrehte und Irrationale erinnert, das der Kult ums Sein darstellt. Und nicht umsonst sind die meisten der heutigen postmodernen Nachfahren der Existenzialontologie zugleich in der Wolle gefärbte Israel-Hasser. Man denke nur an Judith Butler, Alain Badiou oder Joshua Gamben, um nur ein paar der prominentesten zu nennen. Diejenigen, die eben in diesem Begriff einer vorgängigen Absolutheit eben die absolute Immanenz der Welt zu deren unhinterfragbarer, unhintergehbarer, präontologischer Verfasstheit erklären, der man sich quasi schicksalsgleich zu fügen habe, sie verfolgen in geradezu unbändigen Verfolgungswahn den Zionismus. Zionismus als jene politische Bewegung, die sich mit der Opferrolle eben gerade nicht abfinden will. Der Zionismus als jene Bewegung, als jene Emanzipationsbewegung der Juden, die sich durch die Schaffung eines verteidigungsfähigen Staates diese Opferrolle beenden oder zumindest eindämmen möchte. Die Denker des Seins und seiner postmodernen Derivate sind die erbittertsten Gegner jener politischen Bewegung, die sich nicht in die gesellschaftlich verhängte Heimsuchung fügen möchte und darin die Erinnerung an die Veränderbarkeit der Welt aufrechterhält. Hier schließt sich dann auch der Kreis, und ich komme zum Ende meiner Ausführungen, hier schließt sich eben auch der Kreis, und die postmodernen Apologeten schreiben Heideggers schwarze Hefte weiter. Vielen Dank.